zu Straßburg auf der Schanz, da lieh mein Trauen an. Das Stund in der Nacht, sie haben mich gebracht. Sie führten mich gleich vor des Hauptmanns Haus. Ach Gott, sie fischten mich ins Strome aus. Mit ihm ist es aus, mit ihm ist es aus. Morgens um 10 Uhr stellt man mich vors Regiment. Ich soll da bitten um Pardon, um Pardon. Und ich bekomm doch meinen Lohn, und ich bekomm doch meinen Lohn. Das weiß ich schon, das weiß ich schon. Nur Schuhe.